Kundgabe 6160. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.01.1955. Einem rechten Knecht soll das Urteil der Welt wertlos sein. Kehret euch nicht an das Urteil der Welt. Suchet nicht ihre Zustimmung, sondern seid immer nur darauf bedacht, meine Zustimmung zu finden zu allem, was ihr denket, redet oder tut. Denn die Welt wird immer entgegen meinem Willen euch beeinflussen wollen. Die Welt wird immer verurteilen, was mir wohlgefällig ist, den Abstand von der Welt und die geistige Einstellung. Darum kann mein rechter Knecht nur der sein, der nichts auf das Urteil der Welt gibt, der nur allein mich als seinen Herrn anerkennt und nur allein meinen Willen zu erfüllen suchet. Und dieser wird auch erfolgreich arbeiten können für mich und mein Reich. Denn immer wird es Menschen geben, die gleich ihm der Welt den Rücken kehren und aufgeschlossen sind für geistige Reden, und die nur zu gewinnen sind von solchen Boten, die sich der Welt entzogen haben, um mir zu dienen. Wenngleich ihr, meine Diener, auch noch mitten in der Welt stehet, so muss doch jegliches Verlangen nach den Gütern der Welt in euch erstorben sein, um geistig fortschreiten zu können, um euch der geistigen Arbeit ungehindert hingeben zu können. Denn was der Welt noch angehört, geht dem geistigen Reich verloren. Es ist unmöglich, beiden Reichen huldigen zu können zu gleicher Zeit. Es ist unmöglich, Geistiges zu empfangen, wenn die Hände nach der Welt ausgestreckt sind. Es sind zwei ganz verschiedene Reiche, die des Menschen Fuß immer dann betritt, wenn seine Gedanken es suchen. Darum hütet euch, eure Gedanken an die Welt zu verlieren, und hütet euch noch viel mehr, auf das Urteil der Welt Wert zu legen. Denn dieses wird immer abfällig sein, auch der kostbarsten Gabe gegenüber, weil es nicht erkannt wird von denen, die der Welt noch angehören. Durch die Welt hindurchschreiten müsset ihr zwar, doch es kann dies geschehen mit nach oben gewandtem Blick, so dass eure Seele unberührt bleibt von den Lockungen der Welt. Ebenso aber könnet ihr auch euren Blick auf alles richten, was euch weltlich verlockend erscheint. Dann hält euch die Welt gefesselt und hindert eure Seele am Flug zur Höhe. Und dann seid ihr in Gefahr, ein falsches Ziel anzustreben. Und wenn euch auch die Weltmenschen lieb sind, wenn ihr mit ihnen verbunden seid in Liebe und Freundschaft, lasset nicht ihr Urteil euch bestimmen, vom geistigen Wege abzuweichen. Wisset, dass sie nur reden im Auftrag dessen, der euch mir entwinden will, dass sie unbewusst seine Diener sind, die gegen mich selbst arbeiten. Erkennet ihr Urteil als falsch und bemüht euch nur, auch sie eines Besseren zu belehren. Und wenn euch dies nicht gelingt, sie zu meiden um eurer Seele willen, bleibet auf dem Weg, den ihr beschritten habt, da eure Seele sich in geistige Sphären erhob. Verfolge diesen Weg weiter, denn er allein führt euch zum Ziel. Er allein ist der Weg zu mir, der ich nicht in der Welt bin, sondern im geistigen Reich, das immer nur in Besitz genommen werden kann unter Hingabe der Welt. Löset euch von der Welt, wollet ihr Eingang finden in mein Reich. Amen.